Okay. Father, thank you for this evening. Vater, danke für diesen Abend. Bless these words. Segne diese Worte. To our hearts. In unsere Herzen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, I'm going to talk about life in the Spirit tonight. Ich will heute Abend über das Leben im Geiste sprechen. I'm just going to touch a little bit more on what we talked about, whether we have a sin nature or don't. Es geht nochmal drauf ein, auf das, was wir schon beredet haben, ob wir eine Sündennatur haben oder nicht. I actually could never imagine that someone would believe that we don't. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass wirklich jemand glaubt, dass wir keine haben. But when I found out that people actually do believe that. Aber als ich herausgefunden habe, dass es Menschen gibt, die das wirklich glauben. It was pretty exciting to maybe find out that I don't. Dann war es doch recht aufregend herauszufinden, dass ich vielleicht keine haben könnte. And to start to think like I don't. Und dann so zu denken, als ob ich keine hätte. And it was like, yeah, who knows? Maybe they're right. I don't know. Ich habe gedacht, wer weiß? Vielleicht haben sie recht. So, anyway, I did enough research on it to know what I believe. Also, ich habe genug recherchiert, um bestätigen zu können, was ich glaube. And the problem starts with the presence of sin in our lives. Und das Problem ist einfach die Gegenwart der Sünde in unserem Leben. Stuff like James talks about. Die Dinge, über die Jakobus spricht. Partiality. Das ist Parteiung. In James chapter 2. In Jakobus 2. When the poor man walks in. Wenn ein armer Mensch hineinkommt. You push him in the back and you put the rich people in the front. Und du setzt sie irgendwo ganz hinten hin und die reichen Leute lässt du vorne sitzen. In the churches. In den Gemeinden. And James says, that's wrong. Und Jakobus sagt, das ist falsch. That's really bad. Das ist ganz schlimm. And then the sins of the tongue in chapter 3. Und dann die Sünden der Zunge in Kapitel 3. He says, who can control their tongue? Und er sagt, wer kann seine Zunge kontrollieren? We all fall in many ways. Wir alle versagen auf viele verschiedene Arten und Weisen. The tongue is a world of sin. Und die Zunge ist eine eigene Welt voller Sünde. So it's undeniable that Christians sin. Und es ist nicht leugbar, dass Christen sündigen. That's undeniable. Das kann man nicht leugnen. And if you look at the scripture. Und wenn du dir die Schrift anschaust. If we believe that we don't have a sin nature. Wenn wir aber glauben, dass wir trotzdem keine Sündennatur haben. Which means when we became new creations in Christ. Das bedeutet, wenn wir eine neue Schöpfung geworden sind in Christus. It says that old things passed away. Da heißt es, dass das Alte vergangen ist. And behold, all things became new. Und siehe, alles ist neu geworden. In Christ. In Christus. That I no longer had any propensity to sin. Dass ich dann keine Neigung mehr habe zu sündigen. I only have a propensity to follow God and do right. Und ich habe nur noch die Neigung dazu, Gott zu folgen und das Richtige zu tun. And if I sin, und wenn ich sündige, it's no longer me. Dann bin nicht ich das. I can either believe one of two things. Also ich kann eines von beiden Sachen glauben. That whatever I do wrong, das, was auch immer ich falsch mache, is not a sin, ist keine Sünde, because I cannot sin. Weil ich kann nicht mehr sündigen. It's just a work of the flesh, but it's not me. Das ist vielleicht ein Werk des Fleisches, aber ich bin das nicht. I don't have to take responsibility for anything that I might do. Und ich muss keine Verantwortung dafür übernehmen, was auch immer ich mache. Considered a sin before God. Weil es nicht mehr als Sünde vor Gott gilt. What one preacher stated. Das ist das eine, was ein Prediger gesagt hat. On the other side, or I could believe. Auf der anderen Seite. Or I have to believe. Muss ich dann dran glauben? That the new nature can sin. Dass die neue Natur auch sündigen kann. You can't get around the issue. Du kannst dieses Problem nicht anders umschiffen. Du kannst entweder daran glauben, dass wir nicht mehr sündigen, oder du glaubst, wir haben eine Sündennatur, oder die neue Natur kann eben auch sündigen. Und zu glauben, dass die neue Natur auch sündigen kann, warum haben wir dann eine neue Natur? Warum behalten wir nicht die alte Natur? If new nature can sin, can it sin in heaven? Wenn die neue Natur sündigen kann, kann sie dann auch im Himmel sündigen? That means that I don't take responsibility for sin in my life if it's gossip or slander or partiality. Das heißt, ich übernehme keine Verantwortung mehr, wenn ich jetzt schlecht über andere Leute rede oder wenn ich dann andere Leute bevorzuge. It's either the new nature that's doing it. Das ist entweder die neue Natur, die das macht. Or I'm not doing it. Oder ich mach's nicht. So I would like to explain more thoroughly what I absolutely believe the Bible teaches. Und ich möchte noch genauer darauf eingehen, was die Bibel lehrt. That the old nature is still present. Dass die alte Natur immer noch gegenwärtig ist. But the new nature is very powerful. Aber die neue Natur ist sehr machtvoll. And I want to start again from Genesis chapter 2 verse 16. Und ich möchte noch mal damit beginnen mit 1. Mose 2, 16. Now, studying these guys, you realize diese Menschen studiert habe oder das, was sie sagen. Many Christians are fighting the old or are fighting sin in their life. Da bin ich, habe ich bemerkt, wie viele Menschen eigentlich die Sünde in ihrem Leben bekämpfen. As though they were trying to train a lion in a circus. Und zwar so auf die Art, als ob sie einen Löwen im Zirkus trainieren wollen. And so they are moving and they are focused on moving from bad to good. Und sie fokussieren sich darauf, dass sie von den schlechten Dingen zu den guten Dingen übergehen. So they realize that, you know, this is a bad part of my life. Und sie erkennen, das ist ein schlechter Teil in meinem Leben. And I think I can discipline it to be good. Und ich glaube, ich kann das dahingehend trainieren, dass das irgendwann gut ist. So everything is a discipline from bad to good. Und alles ist nur dieses Training oder diese Disziplin vom Guten, vom Schlechten zum Guten. But we realize from Genesis chapter 2, aber wir erkennen in 1. Mose 2, Vers 16, it says, dort heißt es, the Lord commanded the man, saying, from any tree of the garden you may eat freely, but from the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat from it you will surely die. Und Jahwe, Gott, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baume des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber von dem Baume der Erkenntnis des Guten und Bösen davon sollst du nicht essen, denn welches Tages du davon issest, wirst du gewisslich sterben. If we live with this in our mind, wenn wir damit leben, mit dem, das wir im Hinterkopf behalten, from bad to good, dass wir vom Bösen zum Guten hinstreben, we're gonna die. Dann werden wir sicherlich sterben. That's not the Christian life. Das ist nicht das christliche Leben. Look at the next verse. Schauen wir uns den nächsten Vers an. 1. John chapter 3, verse 14. 1. Johannes 3, 14. We know that we've passed out of death into life. Wir wissen, dass wir aus dem Tode in das Leben übergegangen sind. Because we love the brethren. Weil wir die Brüder lieben. He who does not love abides in death. Und wer den Bruder nicht liebt, bleibt in den Tod. Can you pull up slide number 8? Kannst du bitte Folie 8 zeigen? We can move from bad to good. Wir können probieren, vom Schlechten zum Guten zu kommen. We understand that bad is bad and bad is death. Und wir verstehen, dass das Schlechte schlecht ist und das Schlechte Tod bedeutet. If I'm greedy and selfish, wenn ich gierig oder selbstsüchtig bin oder ein Lügner bin, it's just going to separate me from everybody. Dann wird mich das von allen Menschen trennen. From God and from people. Von Gott und von den Menschen um mich herum. But good is not necessarily life. Aber das Gute bedeutet noch nicht, dass ich Leben habe. Because I can be good without God. Weil ich kann auch Gutes tun ohne Gott. And this is the picture of the older brother. Und das ist das Bild von dem älteren Bruder. He was good, but he didn't know his father's heart. Er war zwar gut, aber er kannte das Herz seines Vaters nicht. We need to move from death into life. Wir müssen uns vom Tod in das Leben bewegen. Away from this frame of reference of bad and good. Wir müssen weg von dieser Ansicht von schlecht und gut. Only. Also nur von dem. But moving from also from death into life. Wir müssen uns auch vom Tod in das Leben bewegen. From bad we move into mercy. Vom Schlechten gehen wir hinauf zur Barmherzigkeit. And good we move to grace. Und vom Guten bewegen wir uns zur Gnade. You can move from bad and good to mercy and then to grace. Du kannst vom Schlechten und Guten zur Barmherzigkeit gehen und dann zur Gnade. I have to ask God for forgiveness for doing good with the wrong motive. Weil ich muss Gott auch um Vergebung bitten, wenn ich Gutes tue, aber aus dem falschen Motiv heraus. So I want my frame of reference to be, is this life or is this death? Also ich möchte meinen Standard danach setzen, ob es Leben ist oder Tod ist. Now we have a new identity. Wir haben eine neue Identität. Like I talked about my dad. So wie ich euch erzählt habe von meinem Vater. He grew up in Slovakia. Er ist in der Slowakei aufgewachsen. Then after the Second World War. Nach dem Zweiten Weltkrieg. The Russians were there. Waren dann dort überall die Russen. And then he finds out that he was born in America. Und dann hat er herausgefunden, dass er eigentlich in Amerika geboren worden and ist. And that actually he's an American citizen. Und dass er eigentlich amerikanischer Staatsbürger ist. Technically. Technisch gesehen. He goes to Prague. Er geht nach Prag. As a Slovak. Als Slowake. And he talks to the embassy. Er spricht dort mit der Botschaft. Tells him who he is, where he was born. Er sagt, wer er ist, wo er geboren worden ist. A few days later, he has an American passport. Und ein paar Tage später hat er diesen amerikanischen Pass bekommen. In a moment, his identity changes. In einem Moment hat sich seine Identität geändert. And his propensity changes. Seine Neigung hat sich geändert. And his destiny changes. Und seine Bestimmung oder sein Schicksal hat sich geändert. His identity. Seine Identität. Now an American citizen. Er ist jetzt ein amerikanischer Staatsbürger. He is no longer under Soviet authority. Er befindet sich nicht mehr unter sowjetischer Herrschaft. He can go right to the border and walk right through that border. Er kann jetzt direkt zur Grenze gehen und über die Grenze verschwinden. It doesn't matter how many tanks are there. Es ist egal, wie viele Panzer dort stehen. It doesn't matter how many soldiers are there. Egal, wie viele Soldaten dort stehen. Doesn't matter how high the fences are. Es ist egal, wie hoch die Zäune sind. How big the minefields are. Wie groß das Minenfeld ist. How many German shepherds they have. Wie viele deutsche Schäferhunde sie haben. He has the authority to walk right out. Er hat die Autorität, dort einfach hinauszugehen. Because he has a new identity. Weil er eine neue Identität hat. We have a new identity in Christ. Wir haben eine neue Identität in Christus. Old things are passed away. Die alten Dinge sind vergangen. Behold, all things are new. Siehe, alles ist neu geworden. Our identity is new, brand new. Unsere Identität ist ganz neu. The old one is not there. Die alte ist nicht mehr da. So if when the devil goes to heaven to accuse you, wenn Satan jetzt in den Himmel geht, um dich anzuklagen, your name is not even there. Dann steht der Name nicht mehr da. Here, I'm here to accuse Michi Machek. Ich will jetzt den Michi Machek anklagen. And God says, Michi Machek. Michi Machek, einen Moment. Okay. Vienna, right? Vienna. Aus Wien? Ja. Okay. He's dead. Er ist tot. All right, then Rob Prokop. Okay, dann Rob Prokop. Rob Prokop, okay. Says here, it's 1976, September 20th at 11:15 on a Monday morning. Moment, 20. September 1976, 11 Uhr vormittags, Montag. He died. Ist er gestorben? I'm sorry. Es tut mir leid. Can't accuse a dead man. Du kannst keinen Toten anklagen. You'll have to go somewhere else. Du musst jemand anderen finden. Our new identity. Das ist unsere neue Identität. Colossians chapter 3. Kolosser 3. We are now hid in Christ. Wir sind jetzt in Christus versteckt. Our life is hid with God in Christ. Unser Leben ist versteckt mit Gott in Christus. Our life is hid with Christ in God. Oder unser Leben ist versteckt in Christus und Gott. Our life is hidden. Unser Leben ist versteckt. It's in Christ. Es ist in Christus. Well, okay, I'm back. I get it, God. I'm looking for this guy, Michi Machek. Okay, Gott, ich hab's verstanden. Ich bin nochmal zurück. Also ich suche diesen Mann, Michi Machek. The new identity guy. Diese neue Identität von dem Mann. So, I've got some things I want to talk about. Es gibt ein paar Dinge, über die ich reden will. Well, he's married. Er ist verheiratet. And you have to talk to his husband. Und du musst mit ihrem Mann sprechen. Mit ihrem Mann musst du sprechen. Jesus, would you come over here for a moment? Jesus, könntest du mal kurz kommen? Somebody is accusing your bride. Okay, also Jesus, jemand klagt deine Braut an. You have something to say about my bride? Es gibt etwas, was du über meine Braut sagen willst. You want to talk to me about my bride? Du willst mit mir über meine Braut you sprechen. You want to talk to my bride, you talk to me. Du sprichst nicht zu meiner Braut, du sprichst mit mir. You got an issue with her or du hast him? Ein Problem mit ihm oder ihr? You come and talk to me. Dann kommst du und redest mit mir. This is the way it is. We have a new identity. Und so funktioniert das, wir haben eine neue Identität. We are uncondemnable. Wir sind nicht mehr anklagbar. Nothing can stick. Nichts kann an uns heften in Christus. We are so free, we can't even imagine our new identity. Wir sind so frei, wir können das gar nicht fassen, unsere neue Identität. And God wants us to walk in it. Und Gott will, dass wir in diese Identität gehen. And because of that, it gives us a new propensity. Und deswegen haben wir eine neue Neigung. Set your affection, set your propensity on the things above. Also setze deine Neigung auf die Dinge über dir. Where Christ is. Jetzt, wo Christus not ist. Not on the things of the earth. Nicht auf die Dinge der Welt. You see, we can still do both. Wir können immer noch beides machen. We have to make a decision. Aber wir müssen eine Entscheidung treffen. Because there's an upward pull. Weil es gibt so einen Aufwärtstrend. From the Holy Spirit. Vom Heiligen Geist. And there's a downward pull from the flesh. Und dann gibt es diesen Weg hinab vom Fleisch. And God has a purpose in this. Und Gott hat das so beabsichtigt. It's a pretty amazing purpose. Look at Galatians chapter 5 on slide 4. Schauen wir uns Galater 5 an auf Folie 4. Slide 4, yeah. But I say, walk by the Spirit, and you will not carry out the desire of the flesh. Ich sage aber, wandelt im Geist, und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Now the flesh means my humanity. Das Fleisch bedeutet meine Menschlichkeit. Who I am as a human being. Wer ich bin als menschliches Geschöpf. It's not talking about the mind. Es spricht nicht über den Verstand. It's talking about my humanity. Es geht um meine Menschlichkeit. My heart, soul, mind and my body. Mein Herz, meine Seele und mein Leib. Jesus came to earth and became flesh. Jesus kam auf die Erde und er wurde Fleisch. He had a human heart, soul. He was human. Er hatte ein menschliches Herz und eine menschliche Seele, einen menschlichen Körper. Go to verse 17. Bitte noch Vers 17. For the flesh sets its desire against the spirit. Denn das Fleisch gelüstet wieder den Geist. The spirit against the flesh. Der Geist aber wieder das Fleisch. For these are in opposition to one another. Diese aber sind einander entgegengesetzt. So that you may not do the things that you please. Auf dass ihr nicht das tut, was ihr wollt. I have two propensities. Ich habe zwei Neigungen. One moves down. Die eine geht hinab. And one moves up. Und die eine geht hinauf. One of them cries, "Abba, Father." Die eine schreit, "Abba, Vater." Right? In Galatians 4 and Romans 8. In Galater 4, in Römer 8. The Holy Spirit in me is crying, "Abba, Father." Der Heilige Geist in mir schreit, "Abba, Vater." Abba. Abba. And in Romans 8:26, the Holy Spirit is praying for me with words that cannot be spoken to the Father. Und in Römer 8:26 heißt es, dass der Heilige Geist in mir betet mit Worten, die man nicht verstehen kann, zum Vater hin. There's an upward propensity. Da gibt es so eine aufwärtsstrebende Neigung. In the Holy Spirit, it's brand new. Im Heiligen Geist, und die ist ganz neu. But it has not eliminated the downward one. Aber sie hat nicht die hinabsteigende Neigung eliminiert. And it's clear. This is clear right here. Und das ist ganz klar hier. The only way you can avoid this is if you change the meaning of the word flesh. Das Einzige, wie du das verhindern kannst, ist, indem du das Wort für Fleisch veränderst. Flesh, die Bedeutung des Wortes. Our humanity. Das Fleisch my body, spricht von my soul, unserer Menschlichkeit, my heart. Von unserem Körper, unserer Seele, unserem Herzen. Now, I just want to say something. I forgot what I'm going to say. Wait one minute. I'm going to think of it. Ah, I had it. I should have said it right away. Okay. Oh, I got it. I had a friend in Bible school. In der Bibelschule hatte ich einen Freund. Because it says right here, weil you may not hier, do the things that you please. Dass ihr nicht mehr die Dinge tut, die ihr wollt. Which means this. Was Folgendes bedeutet. You're never going to become as spiritual as you think you will. Du wirst niemals so geistlich werden, wie du denkst, dass du bist. Because the flesh is there. Weil immer noch das Fleisch da ist. Always has a downward pull. Und es zieht dich immer hinab. I mean, I always thought that I would just get more and more amazing and never gedacht, happened. Ich werde immer und immer mehr erstaunlich. Just never happened. Und es ist nie passiert. I always thought, when I was in Bible school, I thought, I'm going to Bible school, man. Als ich in die Bibelschule war, da habe ich mir gedacht, hey, wow, du bist jetzt in der Bibelschule. When I get to Bible school, wenn ich in die Bibelschule I will be komme, so disciplined. Dann werde ich so diszipliniert sein. I will beten, study, ich werde studieren, I will meditate, Seelen gewinnen, ich werde meditieren. I will have the Lord's Supper every day. Ich werde jeden Tag das Abendmahl halten. Have the Lord's Supper every day. Ich werde jeden Tag das Abendmahl halten. I'm going to be a new amazing levels. Ich werde da auf neuen unglaublichen Stufen stehen. The only problem was that das einzige Problem war, I still had a downward pull too. Dass ich immer noch diesen abwärtsstrebenden Neigung hatte. And I couldn't do the things that I really wanted to do. Und ich konnte nicht die Dinge machen, die ich wirklich gern getan hätte. On the other side, auf der anderen I had Seite a friend in Bible school, hatte ich einen Freund in der Bibelschule. And he married a really, really, really beautiful lady. Der eine wirklich, wirklich wunderschöne Frau geheiratet and hat. And had three very beautiful kids. Und er hatte drei schöne Kinder. And then, und dann, the kids were grown up. Als die Kinder erwachsen waren, and he found another lady. Hat er noch eine Frau gefunden. Because there's a downward pull. Weil es gibt diese abwärts strebenden Neigung. And this downward pull is in James chapter 3. Und das sieht man in Jakobus 3. Slide number 7. It moves in progression. Und das geht fortwährend. If you have bitterness, bitter jealousy or self-ambition in your heart, do not be arrogant and lie against the truth. Wenn ihr aber bitteren Neid und Streitsucht in eurem Herzen habt, so rühmet euch nicht und lüget nicht wider die Wahrheit. This wisdom is not that which comes down from above. Dies ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt. But is earthly, natural and demonic. Sondern eine irdische, sinnliche und teuflische. The sin nature is not as strong as we make it out to be. Die Sündenatur ist nicht so stark, wie wir sie manchmal darstellen. But it can pick up incredible momentum. Aber sie kann einen ziemlichen Schwung aufbauen. When we're working in the cellar, wenn wir im Keller arbeiten, we were putting these like 300 kilo Eisenträger, I-beams up. Also da haben wir diese 300 Kilogramm schweren Eisenbahnen aufgestellt. Some of them were 200 kilos and we were standing them up. Da, manche von denen haben 200 Kilogramm gewogen und die haben sie so aufgestellt. Four guys, but vier once, Männer. Once it was up, aber sobald es aufgestellt war, I could balance it myself. Dann hätte ich es alleine ausbalancieren können. 200 kilos. 200 Kilo. With one hand. Mit einer Hand. That's awesome. Das ist großartig. But if that thing picked up any kind of momentum, aber wenn dieses Ding irgendwie einen Schwung bekommen hätte, you just had to jump out of the way, because that thing would crush you. Dann hätte ich nur aus dem Weg springen können, weil dieses Ding hätte mich zertrümmert. And our sin, our humanity. Unsere Menschlichkeit. Because I want to get to this back to the story, but I'm explaining it. Our humanity. Unsere Menschlichkeit. Has two very natural needs. Hat zwei sinnliche Bedürfnisse. That's slide 9. Significance and security. Also Signifikanz oder Wichtigkeit und Sicherheit. This is part of my human nature. Das ist Teil meiner menschlichen Natur. Every psychology book talks about this. Und jedes Psychologiebuch redet über diese beiden Dinge. Sigmund Freud talked about this. Sigmund Freud hat darüber geredet. Significance and security. Also Signifikanz und Wichtigkeit. Next slide. Nächste Folie. 1 John says this. 1. Johannes sagt folgendes. Don't love the world. Liebe nicht die Welt. Nor the things in the world. Oder die Dinge der Welt. Pride of life. Den Stolz des Lebens. The lust of the mind. Das Verlangen des Verstandes. And the lust of the flesh. Und das Verlangen des Fleisches. And those three are the desire to be. Und diese drei sind die Verlangen, jemand zu sein. To have. Etwas zu haben. And to feel. Und etwas zu fühlen. Outside of God. Außerhalb von Gott. Nothing wrong with those desires. They're God-given. They're in my humanity. Das ist nichts falsch an diesen Verlangen. Die sind von Gott gegeben und die sind in meiner Menschlichkeit. It's just a matter of who I yield to. Es kommt nur darauf an, auf wen ich mich da fokussiere. So, first it's earthy. My humanity is earthy. It's natural. Also zuerst ist das irdisch. Oh, beautiful car. Oh, das ist ein schönes Auto. Beautiful building. Ein schönes Gebäude. Beautiful girl. Eine schöne Frau. Beautiful car. Ein schönes Beautiful Auto. Building. Ein schönes Haus. Attractive girl. Eine attraktive Frau. Attractive girl. Eine attraktive Frau. It's still all just natural. Attractive girl. Aber es ist immer noch alles natürlich. Das ist einfach nur attraktiv. Then it moves. It starts to pick up momentum because it moves from natural. Und dann bekommt das langsam Schwung, weil das geht von dem irdischen to the Greek word psychikos, which is emotional or sensual, von zum griechischen psychikos, das ist dieses emotionale oder sinnliche. Beautiful car, schönes Auto. Attractive girl, attraktive Frau. But I'm married, aber ich bin ja verheiratet. But attractive girl, aber trotzdem eine attraktive it Frau. Shifts, it's picking up momentum. Aber es bewegt sich weiter und es nimmt immer mehr Schwung an. And that beam starts to rock. Und dieser Eisenträger, der beginnt da zu wackeln. And when that thing picks up momentum, it can become devastatingly powerful. Und wenn das wirklich noch mehr Schwung bekommt, dann kann das wirklich stark zerstörend sein. It becomes emotional. Es wird emotional. And then demonic. Und dann wird es dämonisch. It takes on a spirit. Es nimmt einen Geist mit that auf. Is so powerful and so destructive. Der so mächtig und so zerstörerisch that ist. You would leave your wife and three beautiful children. Dass du deine Frau dafür verlassen wirst und drei wunderschöne Kinder. Who are all teenagers. Die alle noch Teenager sind. And all need you. Und alle drei brauchen and you will dich. Walk out. Aber du wirst einfach hinausgehen. And live 5 years with this person. Und lebst 5 Jahre mit dieser Person. And this friend said to me. Und dieser Freund hat mir gesagt. He said, Pastor Rob. Er hat gesagt, Pastor Rob. Every single day of those 5 years. Jeden einzelnen Tag dieser 5 Jahre. Was hell. War die Hölle. I did not enjoy one day. Ich habe keinen einzigen Tag genossen. But I was a captive. Weil ich war gefangen. I couldn't get out. Ich konnte doch nicht ausbrechen. I was a slave to it. Ich war ein Sklave dessen. It was so powerful. Es war so kraftvoll. But I couldn't be happy. Aber ich konnte mich nicht freuen. Because of the Holy Spirit. Wegen dem Heiligen Geist. The Holy Spirit still has that upper propensity. Und dieser Heilige Geist hat immer diese aufwärtsstrebende Neigung. So you cannot be happy in sin because the Holy Spirit won't let you. Du kannst nicht glücklich werden in der Sünde, weil der Heilige Geist das nicht zulässt. But I cannot be as spiritual as I think I would want to be. Und ich kann nicht so geistlich werden, wie ich es gerne wäre. Because God still allowed the downward pull. Weil Gott immer noch dieses Runterziehen zulässt. To keep me from being pseudo-spiritual. Dass ich da pseudo-geistlich werde. The book of 1 John. Das erste Buch von Johannes is all about pseudo-spirituality. Da geht's nur um diese Pseudospiritualität. And this is why John is writing. Und deswegen schreibt der Johannes. Pseudo-spirituality is this. Pseudospiritualität ist folgendes. The motive of my spirituality. Das Motiv meiner Spiritualität oder Geistlichkeit. I'm doing the what right. I want to be spiritual. Ich mache das was richtig, weil ich will ja geistlich sein. I may be even doing the how right. Ich mache vielleicht sogar auch das wie richtig. But why I'm doing it? Aber das warum? I want to be spiritual. Ich will geistlich sein. Because of natural significance. Wegen einer irdischen Wichtigkeit oder Signifikanz. Because I have a sense of significance in the midst of people. Weil ich habe dieses Gefühl der Signifikanz in der Mitte von Leuten. Because I'm spiritual. Weil ich ja geistlich bin. I'm considered spiritual. Und ich werde angesehen als geistlich. And that person is not spiritual. Und diese Person ist aber in Wahrheit nicht geistlich. Because a spiritual person would never do that. Weil eine geistliche Person das nie aus dem Grund machen würde. But that's why Paul said in 1 Corinthians 4, verse 5. Deswegen sagt Paulus in 1. Korinther 4, Vers 5. Don't judge anything before the time. Nothing. Richte nichts vor seiner Zeit. Nothing. Nichts. You don't know what motivated a person. Du hast keine Ahnung, was die Motivation von einer Person ist. Someone might say, well, Pastor Rob's going to get a good reward, obviously. Ich meine, du kannst sagen, vielleicht Pastor Rob wird eine große Belohnung bekommen, offensichtlich. He's always helping somebody. Er ist immer im Keller oder hilft irgendjemandem. Apostle Paul said, I'm not conscious of anything I've done wrong. Der Apostel Paulus sagt, also mir ist nichts bewusst, was ich falsch gemacht hätte. But God will decide what my motive was. Aber Gott wird entscheiden, was mein Motiv dahinter war. And this is the tricky thing about the sin nature. Und das ist dieses trickreiche Ding über die Sündennatur. See, if I move from bad to good. Wenn ich mich vom Schlechten zum Guten bewege. We get some visitors. If we move from bad to good. Wenn ich mich vom Schlechten zum Guten bewege. I can get the what right. Dann mache ich vielleicht das was richtig. Oh, this is bad. Okay, and now I'll do it this way. Also das war schlecht. Ich mache das jetzt immer so. You mean nobody smokes cigarettes here? Wisst ihr, wer hier raucht? Wow. I guess I can stop. Also ich glaube, ich kann aufhören. But how you do it is not good. Aber wie du es machst, ist nicht gut. You're so irritable. Weil du bist so irritable. Gereizt. Nobody knew that word this morning either. Incredible. Irritable. Also bist du gereizt. Gereizt, right? Gereizt. Why are you so irritable? Warum bist du so reizbar? Because I stopped smoking. Weil ich zum Rauchen aufgehört habe. So I could do the what right. Damit ich das was richtig mache. And we got the how wrong. Aber du machst das wie falsch. I know, I'm working on that. Ich arbeite daran. Now I got the how right. I'm relaxed. So, jetzt habe ich das wie richtig. Ich bin entspannt. Ich bin freundlich. But do you have the why right? Aber hast du das warum richtig? Why did you give up cigarettes? Warum hast du die Zigaretten aufgegeben? So that you would feel secure in the midst. Damit du dich in der Mitte der Leute sicher fühlst. Or that you would feel significant among your friends. Damit du dich unter deinen Freunden als wichtig fühlst, then the motive is wrong. Dann ist das Motiv falsch. You still do better not smoking with the false motive, but ich meine, es ist immer noch besser, du hörst auf zu rauchen mit dem falschen Motiv. But when you stand before God, aber wenn du vor Gott stehst, God will simply say, wird Gott einfach nur sagen, Matthew chapter 6, in Matthäus 6, you have your reward down there. Du hattest deine Belohnung schon da. Well done, well done. Gut gemacht. You stopped smoking cigarettes. Du hast well aufgehört done. Zu rauchen. Sehr gut gemacht. You even got kind. That's really good. Du warst sogar freundlich. Das ist echt gut. But your motive? Aber dein Motiv? Was people pleasing. Das war da, um den Menschen zu gefallen. And you had your reward down there, so none with me. Du hattest deine me. Belohnung schon da unten und kriegst von mir keine mehr. We don't know why sometimes we do stuff. Wir wissen manchmal nicht, warum wir Dinge tun. That's why it's not an issue. Of moving from bad to good. Deswegen ist es nicht das Thema, vom Schlecht nach Gut zu gehen. Only. Also nicht nur. It's an issue of moving from death to life. Sondern der Hauptpunkt ist, vom Tod zum Leben zu gehen. Of course, I don't want to do bad things. I want to do good things. Natürlich will ich nicht schlechte Dinge machen. Ich will gute Dinge tun. But I want to do good things in life. Aber ich möchte die guten Dinge im Leben machen. I want to do good things in fellowship with God. Ich möchte diese guten Dinge in Gemeinschaft mit Gott tun. There is an upward propensity from the Holy Spirit. Da gibt's eine aufwärtsstrebende Neigung vom Heiligen Geist. Now, if my human nature needs significance. Wenn meine menschliche Natur Signifikanz braucht. And it needs security. Und Sicherheit braucht. And I want to be somebody. Und ich möchte jemand sein. I want to have something. Ich möchte etwas haben. And I want to feel good. Und ich möchte mich gut dabei fühlen. And that's all from God. Dann ist das alles von Gott. God just wants it done his way. Aber Gott möchte, dass du es auf seine Art machst. So I have to decide. Deswegen muss ich mich entscheiden. This is what Romans 6 says. You have to yield one way or the other. Deswegen heißt es in Römer 6, du musst dich entscheiden, ob du es so oder so machst. Let's go to slide 11. Schauen wir uns die Folie 11 an. I have to decide. Ich muss mich entscheiden. Is it my way? Ist es mein Weg? By my strength? Mit meiner Kraft? For myself? Für mich selbst? Or is it God's way? Oder ist es Gottes Weg? By God's grace? Durch Gottes Gnade? For his glory? Für seine Herrlichkeit? If I decide, wenn ich mich entscheide, God, Gott, the moment I engage God, in dem Moment, wo ich da Gott mit einbeziehe, you can sense the upward draft. Dann spürst du diesen Zug nach oben. It's like a balloon. Es ist wie ein Heißluftballon. It's a balloon, you just throw it out and it kind of slowly goes down. Oder es ist ein Luftballon, den du wegwirfst und der geht langsam runter. Unless there's a draft and the draft lifts it up. Bis es so einen Luftzug gibt, der ihn nach oben hebt. That's why it says humble yourself before God. Deswegen heißt es, demütige dich vor Gott. And he will lift you up. Und er wird dich hochheben. In James chapter 4. In Jakobus 4. He gives grace to the humble. Er gibt Gnade den Demütigen. There's a lifting up. Da gibt es so einen Hoch. And that comes through, Zug nach oben. That comes through his promises. Und das geschieht durch seine Verheißungen. 2 Peter chapter 1. 2. Petrus 1. So am I going to do it my way? Mache ich es also nach meiner Art? By my strength? Durch meine Kraft, for myself, für mich selbst. Am I gonna be a good guy? Werde ich ein guter Mensch sein? I'm gonna read the Bible. Ich werde die Bibel lesen. I can do this. Ich kann das machen. Everybody's got a Bible. Ich sehe, jeder hat eine Bibel. I want the biggest Bible you have. Ich möchte die dickste Bibel haben, die du hast. I'm gonna read my Bible. I'm gonna read right through it. Und ich werde gleich durchlesen. I'll do it my way. I know how to do this. Ich weiß, wie ich das mache. Ich mache das in meiner Art. I can do this. I've read hundreds of books. Ich kann das, ich habe schon hunderte Bücher durchgelesen. I've studied journalism. Ich habe Journalismus studiert. You have no idea who I am. Du hast keine Ahnung, wer ich bin. I'm amazing. Ich bin großartig. I want the biggest Bible. Ich möchte die größte Bibel haben. And a study Bible. Und eine Studienbibel. Because I can do this. Weil ich kann das machen. In my strength. In meiner Kraft. The problem is, for who are you doing it for? Aber das Problem ist, für wen machst du das? What do you want to prove? Was willst du beweisen? You want to prove that you know as much as somebody else knows? Willst du beweisen, dass du so viel weißt wie jemand anderer? Or do you want to get in on the spirit life? Oder willst du dich ins geistliche Leben hineingetreten? I'm amazed how people love your word. Und sagst, Gott, ich bin erstaunt darüber, wie sehr Menschen dein Wort lieben. Is there a Bible? Gibt es deine Bibel? Is there a Bible that you would want me to have? Gibt es eine Bibel, von der du willst, dass ich sie habe? I am a journalist. Ich bin ein Journalist. But that's just dung. Aber das ist nur Mist. Nothing. Das ist nichts. I want to be led by you. Ich möchte von dir geleitet Which werden. One should I buy? Welche soll ich kaufen? And God says, this one, the child's Bible. Und Gott sagt da diese Kinderbibel. This, why this one? Warum diese? Because Weil I want you to humble yourself like a child. Ich möchte, dass du dich so demütigst I want wie you kind. To start with this one, Gugu Gaga. Ich möchte, dass du mit Gugu Gaga anfängst. Read this one first. Lies diese hier zuerst. Right? God's way by his grace. Gottes Weg durch seine Gnade. What are you reading there? Was liest du da? A child's Bible. Eine Kinderbibel. Really? Why don't you get an Elberfelder? Wirklich? Warum nimmst du keine Elberfelder? I don't know. I went over there, I prayed and God said buy the children's Bible. Ich weiß nicht, ich wollte mir eine Bibel kaufen, habe gebetet und Gott sagt, ich soll die Kinderbibel nehmen. And you know what? These pictures are incredible. Aber weißt du was, diese Bilder sind unglaublich. Wow, I mean, I never imagined. Wow, ich hätte das nie vorstellen können. That's why God led me. Deswegen hat Gott mich da geführt. And it's all for his glory. Und das ist nur für seine Herrlichkeit. Now close with this. Ich möchte mit Folgendem abschließen. In Matthew chapter 21, as Jesus was coming to Jerusalem, in Matthäus 21, als Jesus nach Jerusalem ging, he said to his disciples, sagte zu seinen Jüngern, he said, "Go and get me a baby donkey, a small donkey, a young donkey." Findet mir einen kleinen oder einen jungen Esel. One that's never been ridden on before. Einen, auf dem noch niemand gesessen ist. And bring it to me. Und bring ihn zu mir. So they brought it to him. Also haben sie ihn zu ihm gebracht. And you can imagine what they were thinking. Und vielleicht könnt ihr euch vorstellen, was sie vielleicht gedacht haben mussten. Is he gonna ride this thing? Wieder auf dem reiten? You can't ride a donkey that's never been ridden. Du kannst nicht auf einem Esel reiten, auf dem vorher noch niemand this geritten ist. Go crazy. Der wird ihm durchgehen. He's gonna kick. The Lord's gonna fall on his butt. Der Herr wird auf seinen Hintern fallen. Then what are we gonna do? Ich frage mich, was er machen will. And you know what? Jesus did that on purpose. Und Jesus hat das absichtlich gemacht. To prove how powerful his presence is. Um zu zeigen, wie kraftvoll oder mächtig seine Gegenwart ist. Bring it right here. Führt ihn direkt hierher. And then he sat right on it. Und dann hat er sich direkt drauf gesetzt. And this thing was completely, totally submitted to his presence. Und dieses Tier hat sich direkt seiner Gegenwart untergeordnet. And one more verse, that last one. Und der letzte Vers. Slide 6. Look at this, 2 Corinthians chapter 4, verse 7. 2. Korinther 4, Vers 7. We have this treasure in earthen vessels. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. In humanity. In der Menschlichkeit. In our present humanity. In unserer gegenwärtigen Menschlichkeit. Our vergängliche. What's the English vergängliche. Word? Vergänglich. What's the English word? What's that? No, it's not temporary. Vergänglich. What's vergänglich? It's passing away. It's corruptible. Our corruptible humanity, right? Our mortal humanity. Unsere sterbliche Menschlichkeit. We have this treasure in earthen vessels. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. God did this on purpose. Und Gott hat das absichtlich gemacht. So that the surpassing greatness of the power will be of God and not ourselves. Auf dass die Überschwänglichkeit der Kraft sei Gottes und nicht aus uns. One of the things we will thank God the most for when we get to the other side. Also eines der Dinge, wofür wir Gott am meisten dankbar sind, wenn wir auf die andere Seite kommen. Is that we still had a sin nature. Ist, dass wir immer noch eine Sündennatur hatten. Because it was the greatest, hindrance. Weil es das größte Hindernis. Für mich. It was the greatest thing that kept me from being pseudo-spiritual. Right. Also es ist das Ding, was mich gehindert hat, dass ich eben pseudo-geistlich bin. Because it can't be of me. Weil es nicht aus mir heraus geschehen kann. I can't do this. Ich kann das nicht machen. Only God can do this. Nur Gott kann das machen. And when I try to do this, wenn ich das aus mir selbst probiere, I immediately feel the pull downward. Dann fühle ich automatisch, wie ich nach unten gezogen werde. You can feel it. You can sense it. Du spürst das. Pride in your heart swells up. Und der Stolz in deinem Herzen nimmt zu. What's happening here? Und du denkst dir, was passiert da? Why am I speaking bad about somebody? Warum spreche ich schlecht über jemanden? Why am I like I am? Warum bin ich so, wie ich bin? And God says, maybe you've been judging somebody. Und Gott sagt, vielleicht hast du jemanden gerichtet. Maybe your goodness is actually self-righteousness. Vielleicht ist deine Güte einfach nur Selbstgerechtigkeit. Wow. Okay. Let's start from zero again. Fangen wir von null Father, an. Cleanse me and forgive me. Vater, reinige mich und vergib mir. And let's start again. Und fangen wir nochmal an. In Jesus' name. In Jesu Namen. I want to walk in the Spirit. Ich möchte im Geist wandeln. And it's a training, it's a discipline to walk in the Spirit. Und das ist ein Training oder eine Disziplin, dass man im Geist geht. And this new propensity that we have. Diese neue Neigung, die wir dann haben, is in the Holy Spirit as we walk with Him. Ist im Heiligen Geist, wenn wir mit ihm gehen. When I wake up in the morning, wenn ich in der Früh aufwache. Sometimes I wake up, I feel like Elijah. Da wache ich auf und ich fühle mich wie Elia. I feel like the Apostle Paul. Ich fühle mich wie Apostel Paulus. Some days I wake up and I think, who am I? An manchen Tagen wache ich auf und denke mir, wer bin ich? I got a knot in my stomach. Ich habe diesen Knoten in meinem Bauch. Ich bin ängstlich. Ich bin nervös. I'm fearful. Ich bin so furchtvoll. What is this? Voller Furcht. Und ich denke mal, was ist das? Like St. Francis said, this is brother ass. Und das ist so, wie der heilige Franziskus gesagt hat. Brother ass, brother donkey. Das ist der Esel, der Bruder it's der Esel. Brother donkey. Der Bruder Esel. Okay, brother donkey is in control right now and we're just going to slide right out of him. Okay, der Bruder Esel hat gerade die Kontrolle und wir werden da einfach hinausgehen. And you see, you don't try to tame the donkey. Er hat nicht probiert, diesen Esel zu zähmen. You don't try to tame the tiger. Du probierst dich den Tiger zu zähmen. You just move away from death into life. Du gehst vom Tod hinüber in das Leben. You say, God, I don't want to, I'm not called to deal with this. Und sagst, Gott, ich bin nicht dazu berufen, damit umzugehen. Zieh mich in deine Gegenwart. I just pray right now, Father. Und ich bete jetzt, Vater. I just want to walk with you, cleanse me, whatever that ich möchte was. Mit dir gehen, was immer das ist, reinige mich davon. What a dream. Was für ein Traum. Where was I? Wo war ich? What was that? Wo war das? Father, cleanse that out of my life. Vater, reinige das aus meinem Verstand. And you move from death to life. Und du gehst vom Tod in das Leben. Not from good, not from bad to good. Und nicht vom Schlechten zum Guten. From death to life. Sondern vom Tod ins Leben. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay. Maybe there's somebody here tonight. Vielleicht ist heute jemand hier. And you're visiting. Und du bist zu Besuch da. And you've never received Jesus in your life. Und du hast niemals Jesus in dein Leben empfangen. Jesus is the Son of God. Jesus ist der Sohn Gottes. He came to earth. Er kam auf die Erde. To be the Lamb of God. Damit er das Lamm Gottes sein kann. To die on a cross. Um am Kreuz zu sterben. For all of our sin. Für all unsere Sünden. So we could be free. Damit wir frei sein können. And if we pray to him. Und wenn wir zu ihm beten. And ask him for forgiveness. Und ihn um Vergebung bitten. He will cleanse us. Wird er uns reinigen. And he'll give us a new identity. Er gibt uns eine neue Identität. And a new propensity. Und eine neue Neigung. And a new destiny. Und ein neues Schicksal. To be with him forever. Dass wir mit ihm für immer mit ihm sein können. It all starts with a simple prayer. Und es beginnt alles mit einem einfachen Gebet. Would you pray with me? Und würdest du dieses Gebet mit mir sprechen? Very simple prayer. Ein ganz einfaches Gebet. From the heart. Aus dem Herzen heraus. God in heaven. Gott im Himmel. Forgive me. Vergib mir. Can you say those words? Kannst du diese Worte aussprechen? God in heaven. Gott im Himmel. Forgive me. Vergib mir. And cleanse me. Reinige mich. Through Jesus Christ. Durch Jesus Christus. Your Son. Deinen Sohn. Can you say those words? Kannst du diese Worte sagen? Cleanse me. Reinige mich. Through Jesus Christ. Your Durch Jesus Son, Christus deinen Sohn. Who gave himself for me. Der sich selbst gegeben hat für mich. Fill me with your Spirit. Füll mich mit deinem Geist. I pray. Darum bete ich. Fill me with your love. Füll mich mit deiner Liebe. In Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Thank you for listening. Danke fürs Zuhören. God bless you. Segne euch. Let's continue in prayer. Lasst uns noch weiter fortfahren im Gebet. I want to pray specifically for marriages today. Ich möchte heute ganz besonders für Ehen beten. And Lord, I thank you that we don't have to repeat history. Und Herr, ich danke dir, dass wir nicht die Geschichte wiederholen müssen. That means that we don't have to live in the sins of our fathers, mothers. Das heißt, dass wir nicht in dem leben müssen, was unsere Väter und Mütter getan haben. And if there's anybody here who has judged either father or mother, und wenn da heute jemand da ist, der entweder die Mutter oder den Vater gerichtet hat, for being angry, und zwar deshalb, weil er zornig war oder sie zornig war, or for being depressive, oder depressiv, or for being absent, oder weil sie abwesend waren, I just want to give you the opportunity to forgive. Ich will euch jetzt einfach die Gelegenheit schenken, zu vergeben. Because when we forgive, weil wenn wir vergeben, then the judgment is set free. We are no longer judged. Dann werden wir nicht mehr gerichtet. When we don't forgive, then what we didn't like in our parents becomes reality in our lives. Wenn wir dem nicht vergeben, was Realität im Leben unserer Eltern war, dann wird es zur Realität in unserem Leben. Release your judgment of father and mother. Lass dieses Urteil gehen in Bezug auf deinen Vater oder deine Mutter. And receive forgiveness. Und empfange die Vergebung. And from this day on, you will not repeat history. Und von diesem Tag an heute wirst du die Geschichte nicht mehr wiederholen. I speak out freedom. I speak out chains to be broken in Jesus' name. In Jesu Namen spreche ich aus, dass Freiheit geschieht und dass Ketten gesprengt werden. Generational curses have no power in Jesus' name. Ein Fluch über Generationen hinweg hat keine Kraft und Macht mehr in Jesu Namen. You are a new creation in Jesus. Du bist eine neue Schöpfung in Jesus. And I want to pray for mother-daughter relationships. Ich möchte nur noch für Beziehungen zwischen Müttern und Töchtern beten. That you would restore love. Dass du die Liebe wiederherstellst. For father-son relationships. Auch für die Beziehungen zwischen Söhnen und Vätern. And God put it on my heart to pray specifically, Lord Jesus, make the weak strong. Und Gott hat mir das ganz besonders aufs Herz gelegt. Herr, mach die Schwachen stark. Make the weak strong. Mach die Schwachen stark. And let the strong yield. Und lass es zu, dass sich die Starken nachgeben. Give the weak boundaries. Und gib den Schwachen Grenzen. Jesus, bring our children back to you. Und Herr Jesus, bring die Kinder wieder zu uns, zu dir zurück. Bring our children back to you. Bring unsere Kinder zu dir zurück. Thank you that that's a promise in your word. Danke, dass das eine Verheißung ist in deinem Wort. Your sons and your daughters will return. Eure Söhne und Töchter werden zurückkehren. And they will come with singing. Und sie werden kommen mit Gesang. And they will sing about their redeemed. Und sie werden davon singen, dass sie erlöst sind. Thank you, Lord. Danke, Herr. We speak out the promise before we see it in Jesus' name. Wir sprechen diese Verheißungen aus, bevor wir es noch sehen, in Jesu Namen. And one more word. Und noch ein Wort. I got this yesterday. Gestern habe ich das erhalten. And this morning, Roy in the prayer before the service got the same word. Und heute Morgen hat der Roy das gleiche Wort erhalten vor dem Gottesdienst and während der Gebetszeit. This is for somebody here. Und das ist für jemanden hier heute. Maybe it's for you. Vielleicht ist das für dich heute. The Lord has not forgotten you. Der Herr hat dich nicht vergessen. We say the Lord has deserted us. The Lord has forgotten us. Wir sagen, der Herr, der hat uns zurückgelassen. Er hat uns vergessen. Never. Niemals. Can a mother forget her nursing child? Niemals kann eine Mutter ihr säugendes Kind vergessen. Can she feel no love for the child she bore? Kann sie denn die Liebe, keine Liebe für ihr Kind empfinden, das sie geboren hat? Yes, it's possible. Ja, es ist möglich. But I will not forget you. Ja, aber ich werde dich nicht vergessen. I have written your name on the palms of my hands. Ich habe deinen Namen in meine Handflächen geschrieben. Always in my mind is your picture. Und dein Bild ist ständig in meinen Gedanken. Remember, erinnere, I have formed you to be my servant. Erinnere dich, ich habe dich dazu gemacht, mein Diener zu sein. I have made you. Ich habe dich geschaffen. And I will not forget you. Und ich werde dich nicht vergessen. Come back to me. Komm zurück zu mir. For I protect you. Weil ich beschütze dich. How can you say the Lord does not see your troubles? Wie kannst du denn sagen, der Herr sieht deine Probleme nicht? How can you say the Lord has ignored my rights? Wie kannst du denn sagen, der Herr hat auf meine Rechte vergessen? The Lord is the everlasting God. Der Herr ist der immerwährende Gott. The creator of all the earth. Der Schöpfer des ganzen Erdkreises. He never grows weak or weary. Und er wird niemals schwach. He gives power to the weak. Er schenkt dem Schwachen Kraft. And strength to the powerless. Und Stärke dem, der keine hat. Those who trust in the Lord will gain new strength. Die, die auf den Herrn vertrauen, werden neue Stärke bekommen. Do you have a problem in your flesh that you can't resolve? Wenn du ein Problem hast in deinem Fleisch, das du nicht lösen kannst, here is the answer. Da ist die Antwort. He gives power to the weak. Er gibt dem Schwachen die Kraft. Strength to the powerless. Die Macht dem, der keine hat. Those who trust in the Lord, und die, die auf den Herrn vertrauen, will find new strength. Werden neue Kraft bekommen. They will soar like eagles. Sie werden wie die Adler schweben. They will run and not grow weary. Und sie werden laufen und nicht ermatten. And walk and not faint. Und sie werden gehen und nicht schwach werden. We thank you, Father. Vater, wir danken dir. You see us. Du siehst uns. And we are not forgotten. Und wir sind nicht vergessen worden von dir. And you give strength to us. Und du gibst uns Kraft. As we wait on you. Während wir auf dich warten.